schaust du wie ein kleines Kind um dich herum das Treiben, mach die ganze Scheiße mit, sodass wir auch nach Jahren noch nicht so weggekommen sind.